Das neue Schauspiel Der rote Schnee fällt findet täglich im Staatlichen Schauspieltheater in der DEVJK mit großem Publikumserfolg statt. Das Schauspiel Der rote Schnee fällt, das vom Staatlichen Schauspielensemble geschaffen wurde, besteht aus dem Vorspiel, dem Schlussakt und den weiteren 6 Akten. Das Schauspiel stellt den aufopferungsvollen Einsatz der Funktionäre und Arbeiter des Vereinigten Eisenhüttenwerkes Fanghet dar, die das Produktionssystem für Zuze-Eisen vervollkommnet haben.